Clemens wollte also nicht nach Rom reisen. Warum nicht? Aus Furcht vor den politischen Parteiungen Italiens und aus Vorliebe für Frankreich. Furcht und Vorliebe für einen so folgenschweren Entschluss wie die Aufhebung der Rom-Residenz der Päpste, eine etwas matte Motivation. Der Ansicht sind auch die Historiker. Man forschte daher nach tiefer liegenden Motiven und entdeckte solche in der Machtsphäre des damaligen französischen Königtums. König Philipp IV. Von Frankreich, genannt der Schöne, soll bei der ganzen Umwälzung als treibende und bestimmende Kraft hinter Clemens V. gestanden haben. Dieser schlaue König wusste Clemens zu bestimmen, im Jahre 1309 seine Residenz in Avignon aufzuschlagen. Letzten Endes hat also schnöde Anwendung von List und Gewalt das babylonische Exil der Kirche herbeigeführt. Dass die Sache mit dem Residenzwechsel sich so zugetragen habe, wissen die Historiker aus dem Studium der zeitgenössischen Quellen. Ein Zeitgenosse der Ereignisse ist beispielsweise Giovanni Villani. Er hat uns über die Vorgänge vor und bei der Wahl Clemens V. höchst anschauliche und detaillierte Schilderungen gegeben, worüber man in A. von Reumont, Geschichte der Stadt Rom, nachlesen kann. Für die Leser meiner früheren Schriften bedeutet es nun gar keine Überraschung mehr, wenn er betreffs dieser Darstellung des Zeitgenossen Villani Folgendes hört: Es liegt kein Grund vor zu bezweifeln, dass Giovanni Villani schrieb, wie das Volk damals glaubte und wie die Regierung Clemens V. und seine unselige Philipp dem Schönen gegenüber bewiesene Schwäche zu bestätigen schienen. Aber es unterliegt keinen Zweifel, dass die Geschichte wenigstens in ihren wesentlichen Teilen erfunden ist. Siehe Seite 719. Also, unser Villani hat sich vieles und gerade alles Wesentliche aus den Fingern gesogen, beziehungsweise es sich von alten Leuten aus dem Volke vorschwätzen lassen, nur in nebensächlichsten Dingen hat er zufällig die Wahrheit erkunden können. Der Leser kennt solche hilflosen Zeitgenossen aus meinen früheren Schriften zur Genüge. Natürlich gibt es nun auch in diesem Falle noch andere Quellen, die anders berichten, Aktenstücke nämlich. Meine Leser kennen auch den Grund dieser Erscheinung der doppelten Buchführung in den gefälschten mittelalterlichen Quellen, die Anwendung des absichtlichen Widerspruchs. Rom war ohne Papst. Von 1309 bis 1377 genoss das kleine südfranzösische Städtchen Avignon die Ehre, Residenz der Päpste zu sein. Diese geschichtliche Tatsache des sogenannten Exils der Kirche soll nunmehr nach einer bestimmten Seite hin einer kritischen Betrachtung unterzogen werden. Nicht irgendeine der 1000 nebensächlichen Fragen und Umstände des avignonesischen Komplexes soll in das Blickfeld der kritischen Aufmerksamkeit gestellt, sondern das Ereignis des babylonischen Exils an und für sich begutachtet werden. Wenn die relativistischen Geschichtsforscher mit ihrer Sanierungsarbeit an den Bruchstücken der gefälschten Überlieferung zu Ende sind, wenn sie das vernunftbrechende Kunststück glauben, fertiggebracht zu haben, aus 1000 sich widersprechenden Quellenangaben den jeweiligen historischen Wahrheitsgehalt herausdestillieren, wenn sie befriedigt ihr pseudokritisches Handwerkszeug beiseite legen, dann fangen meine kritischen Operationen überhaupt erst an. Die Historiker erklären also, das babylonische Exil der Kirche ist ein unzweifelhaft historisches Faktum. Bei einem Faktum aber muss man sich und seinen kritischen Argwohn beruhigen. Das Exil der Kirche ist ein quellenmäßig festgestelltes Faktum, welches als solches für eine weitere Kritik sakrosankt ist. Nun fällt aber dieses Faktum in den Umkreis der gefälschten Überlieferung, die sich bekanntlich bis an die Schwelle der Neuzeit erstreckt. Im Gehege gefälschter Überlieferung muss sich aber die kritische Sonde hinabsenken bis in das innerste Mark eines Faktums. Für mich bedeutet das Faktum des babylonischen Exils, weil im Bezirke gefälschter Geschichte beheimatet, vorerst lediglich eine papierne Angelegenheit etwas Geschriebenes. Mag man mir auch einen Berg von Akten zusammentragen und darauf hindeuten, dieser Aktenberg ist der Zeuge des Faktums des babylonischen Exils, da weiß ich, dass ich mich im Gehege gefälschter Überlieferung befinde, kann mir auch ein Gaurisankar von geschriebenem Papier vorerst nicht imponieren. Gewiss, Papier und Tinte stellen eine objektive Hülle, das Gefäß eines historischen Faktums dar. Aber viel mehr als diese Hülle interessiert mich der Inhalt, der ideelle Kern, nämlich das Faktum selbst. Mich interessiert an einem historischen Faktum vor allen Dingen seine Eigenschaft als Teilstück ehemaliger lebendiger Erfahrung. Das Faktum gibt sich als Teil ehemaliger lebendiger Erfahrung, ob zu Recht oder zu Unrecht, das ist hier die Frage. Das ist meine Frage. Ich möchte sagen, es ist die Seele eines Faktums, die mich interessiert. Es ist nicht das Außenweltliche, sondern die geistige Hälfte des Faktums, das mich beschäftigt. Auch das Faktum des babylonischen Exils der Kirche untersuche ich nicht in erster Linie als Ereignis der Außenwelt, sondern im Hinblick auf seinen geistigen Untergrund. Genauer gesagt, im Hinblick auf die Psychologie der das Faktum verwirklichenden Menschen. Es wird also diesmal nicht Individualpsychologie getrieben, sondern, grob ausgedrückt, Massenpsychologie, es wird Religionspsychologie eines Zeitalters getrieben. Meine Fragestellung aber lautet, war das babylonische Exil des Papsttums religionspsychologisch möglich? Betrachte ich mir das geschichtliche Ereignis des babylonischen Exils lange und gründlich, so muss ich gestehen, dies Ereignis gibt mir ein einziges religionspsychologisches Rätsel auf. Die Residenz des Oberhirten der Christenheit war also von Rom anderswohin verlegt. Zugegeben, dass politische Macht und Intrigenmittel eine Verlegung der päpstlichen Residenz von ihrem angestammten Sitze erzwingen konnten. Wie ist es aber erklärlich, dass der eingetretene, unnatürliche Zustand sich nicht spontan selbst aufhob, als eine Ursache die Zwangslage wegfiel? War überhaupt schon der erste Exilpapst Clemens V. in einer derartigen Zwangslage, dass er französischen Boden auf keinen Fall hätte verlassen können, wenn er ernsthaft gewollt hätte? Auch die Historiker sind gar nicht dieser Ansicht, dass Clemens und seine avignonesischen Nachfolger mit Gewalt in Frankreich gefangen gehalten seien, behauptet in der Tat kein neuerer Geschichtsforscher. Doch sehen wir von Clemens V. ganz ab. Wie ist es zu erklären, dass auch die nachfolgenden Päpste nicht sofort nach dem ewigen Rom zurückkehrten, als wirklich keine Rede mehr davon sein konnte, dass brutale Gewalt sie in Avignon gebannt halte? Die Päpste hätten jederzeit Avignon verlassen können, wenn sie nur gewollt hätten. Warum kehrten sie denn nicht nach Rom zurück? Bedenken Sie, wirft man mir vor, auch die auf Clemens folgenden Päpste waren von Geburt Franzosen. Es ist doch wohl verständlich, beteuert man mir, dass französische Päpste auch ohne zwangsweise zurückgehalten zu sein, keine echte Veranlassung fühlen, ihrem schönen Vaterlande den Rücken zu kehren. Oh nein, das ist ganz und gar nicht so verständlich.